mit You'll Never Walk Alone. Und Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian, im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. So, meine Lieben, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Eine neue Woche beginnt, wir sind da und ihr seid auch da, das finde ich gut. Und wir beginnen wie immer montags mit einer offenen Themensendung. Ihr könnt euch hier melden, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Ganz egal über was und ob ihr mit mir sprechen wollt, nur oder streiten oder diskutieren oder beraten. Das sei euch überlassen. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin heute heißt Eileen und Eileen ist 28. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Eileen. Um was geht's bei dir? Na? Ich möchte mit dir über meine Mutter sprechen. Ja. Die mir in meinem Leben sehr viel seelischen Schmerz zugefügt hat. Oh. Ja, also kurze Vorgeschichte. Ich bin mit meinen Großeltern aufgewachsen. Mhm. Heute sage ich zum Glück. Mhm. Von ganz klein warst du bei den Großeltern? Also wir haben die ersten 2 Jahre zusammen dort gelebt und dann hat sie einen neuen Mann kennengelernt. Das war ein Kubaner, der war schwarz und meine Großeltern hatten damit auch schon ein Problem. Das war zu DDR-Zeiten verpönt und sie wollte mit mir zu ihm ins Wohnheim ziehen, wo die ganzen Gastarbeiter waren. Mhm. Und da haben meine Großeltern gesagt, wenn du das machst, wenn du das Kind damit hinnimmst, geh mal vor Gericht. Und dann hat sie sich quasi gegen mich entschieden und ist zu dem Mann und hat mich zurückgelassen. Was ja für mich als 2-jähriges Kind rückblickend ein krasser Einschnitt ist. Ja. Und das hat sich auch absolut auf meine Psyche damals schon ausgewirkt. Ich hatte wahnsinnige Verlustängste. Man konnte mich nicht alleine lassen auf Klassenfahrten. Das war für mich die Hölle. Ich hatte immer Angst. Ich würde meine Großeltern nie wiedersehen. Aber die Großeltern, die haben dich gut behandelt. Ja, da hatte ich es wirklich schön. Das ist schön. Hast du denn während deiner Kindheit und Jugend deine Mutter zumindest ab und zu mal gesehen? Ja, also der Kontakt zu meiner Mutter war durch meine Großeltern eigentlich immer vorhanden. Sie wollten das so, dass eben, aber für mich war es im Prinzip die Hölle. Ich habe die Besuche bei ihr gehasst. Ich habe eigentlich nur geweint. Schon auf der Fahrt dahin habe ich nur geweint. Hatte sie denn dann, sie hatte dann irgendwann doch wieder eine eigene Wohnung oder wie ging das? Ja, genau. Ja. Die hat dann mit dem Mann zusammengelebt. Ich habe auch noch einen kleineren Bruder dann gehabt. Der war 5 Jahre jünger. Und der hat bei ihr gelebt. Ja. Wieso waren die Besuche bei der Mutter so grauselig? Also sie war so eiskalt zu mir. Ich habe auch nie von ihr gemerkt, dass sie mich liebt oder dass sie mich mal in den Arm genommen hat. Und ich war so auf meine Großeltern fixiert, ich konnte nicht loslassen. Ich wollte nur meine Großeltern und festhalten, ich habe mich an sie geklammert. Und für mich war das eine... Wenn du so im Nachhinein sagen solltest, was war das Traurigste, was deine Mutter, das Schlimmste, was deine Mutter dir angetan hat? Also, das war eigentlich jetzt mehr im Erwachsenenalter dann schon. Was war das? Sie hat mich des Öfteren beklaut in meiner eigenen Wohnung. Ach. Ja. Was hat sie geklaut? Zum Beispiel Parfüm, teure Solariumcreme, mein Fahrrad. Und die Diebstähle sind auch jedes Mal rausgekommen. Ich konnte es nachweisen, weil ich zum Beispiel meinen Bruder angerufen habe, wenn ich die Sachen vermisst habe, habe gesagt, schau mal nach, ob du das irgendwo findest. Und er hat das immer in der Unterwäsche gefunden bei ihr. Wenn ich sie dann damit konfrontiert habe, wurde ich nur beleidigt. Halt's Maul, du hast doch nicht alle auf dem Sender. Und dann wurde sofort aufgelegt. Ich war dann wieder die Böse. Oder mit meinem Fahrrad. Ich hatte mein Fahrrad bei ihr auf dem Hof stehen und da rief sie mich an, ja, dein Fahrrad wurde geklaut. Ich dachte, oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Und am nächsten Morgen fährt mein Freund zur Arbeit und sieht sie mit meinem Fahrrad auch zur Arbeit fahren. Sie hatte sich gerade ein neues Fahrrad gekauft und wollte ihr neues nicht gleich benutzen. Wie ist denn heute dein Kontakt zu ihr? Momentan habe ich gar keinen Kontakt. Ist auch gut so. Es ist nicht das erste Mal. Ich versuche immer wieder von ihr loszukommen. Sie ist wirklich schlecht für mein Leben. Ich war auch schon 2 Jahre in Therapie. Meine Therapeutin hat wirklich immer wieder versucht, mich von dieser Frau zu distanzieren, weil sie mir absolut schadet. Wer ist denn dein leiblicher Vater? Das ist ein Algerier, der ist aber in seinem Land, der ging von uns, da war ich ein Jahr alt und ich habe auch keinen Kontakt und habe auch kein Interesse. Kann es sein, dass deine Mutter dich damals eigentlich auch gar nicht haben wollte? Doch, ich war ein Wunschkind. Du warst sogar ein Wunschkind. Ja. Aber umso merkwürdiger ist es ja, dass sie sich dann gegen dich entschieden hat, als du zwei warst. Welche Mutter macht das schon? Geht mit ihrem Lover in irgendwo hin und lässt ihr Kind zurück. Mhm. Und dass sie dich dann im Nachhinein immer so kalt behandelt hat. Wie ist das? Was glaubst du? Wie erklärst du dir das? Dass sie mich so kalt behandelt, ich denke mal, das war irgendwo auch ein Schutz. Also bei ihr selber, dass sie, weil sie mich ja auch mal wieder loslassen musste, wenn ich bei ihr war. Mhm. Denke ich mal, wollte sie nicht so viele Gefühle investieren, weil dann der Schmerz vielleicht zu groß war. Ja, das ist jetzt sehr wohlwollend interpretiert, ne? Das ist jetzt sehr freundlich interpretiert, sagen wir es mal so. Ja, ich weiß es nicht. Also ich kann ja nicht in sie reingucken. Sie ist ja sowieso in ihrem Kopf, sie ist total psychisch gestört. Also aber, da wollte ich mir nichts vormachen. Aber diesen radikalen Bruch mit ihr, das ist für dich schwierig? Momentan nicht mehr. Also ich bin schon richtig weit emotional von ihr entfernt. Ich ertrage nicht mal mehr ihre Nähe. Ich war Anfang Mai noch zum Geburtstag von meinem kleinen Bruder, der ist 10. Mhm. Und alleine diese Nähe, unangenehm. Ich kann ihr nicht vertrauen. Ich müsste dir mal noch eine ganz krasse Geschichte erzählen. Ja. Ach. Ich hatte mal eine eigene Homepage und habe immer wieder anonyme Gästebucheinträge bekommen. Ich bin übergewichtig durch eine Esssucht. Mhm. Und dort wurde ich in den Gästebucheinträgen immer wieder als fette Sau tituliert oder du bist so hässlich und dein Freund, der muss doch nur mal, eine richtige Muschi ficken, dann ist er sowieso weg und alles sowas. Ja, immer wieder hat sich das wiederholt. Mhm. Und zu der damaligen Zeit sind wir auch immer zusammen spazieren gegangen, jeden Tag, weil ich einen Hund habe. Und wir haben dann beide gerätselt, Mensch, wer könnte das sein, wer schreibt sowas. Und ich hatte immer die IP-Adresse. Und dann hatte sie einmal einen Eintrag gemacht mit ihrem Namen und das war dieselbe IP-Adresse. Ach, dann war das deine Mutter, die diese schlimmen Sachen da reingeschrieben hat. Aber was steckt denn da für eine, da steckt ja eine richtige negative Energie hinter. Warum tut die Frau das denn? Die Frau ist negativ, ja. Diese Frau sieht alles nur negativ. Auch in meinem Leben. Wie behandelt sie denn ihre anderen Kinder? Also mein mittlerer Bruder, der hat auch viel erlebt mit ihr, der wurde auch oft beschimpft als Neger. Hm. Also er ist ja nun mal ein Mischling. Wird von der Mutter beschimpft als Neger? Wurde. Kind auch. Hm. Wenn er aufmüpfig war oder wie auch immer. Und der kleine Bruder? Der konnte sich mit 4 Jahren auch schon öfter mal anhören, ich hasse dich. Ja. Wenn er nicht nach ihren Wünschen gehandelt die Frau hat oder schon gestört, liegt da irgendeine Störung vor, muss man so sagen. Absolut, ja. Aber absolut. Dann bist du ja eigentlich auf dem richtigen Weg, Aileen. Dann bringt es ja gar nicht, sich weiter mit dieser Frau, wenn es auch deine Mutter ist, so traurig das ist, sich zu beschäftigen, sondern auf Distanz zu gehen. Ist das für dich Beste, um dich zu schützen auch? Dann bist du ja jetzt auf dem richtigen Weg. Ja, aber es ist auch immer die Sehnsucht nach Mutterliebe, die mich immer wieder so zu ihr zurückgezogen hat. Mhm. Dass man Hoffnung hat. Kann ich verstehen. Aber irgendwann muss man ja auch irgendwie sich dazu zwingen, einzusehen, nach dem, was alles schon passiert ist, dass man irgendwann auch sagt, nee, komm, das ist vertane Mühe, das bringt gar nichts. Ich verletze mich selbst damit immer wieder. So ging es dir ja. Ja, das ist richtig. Das, was du mir jetzt alles erzählt hast, hast du denn zum Beispiel mit der Homepage, wo sie zu dir gesagt hat, fette Sau oder weiß ich was alles, hast du sie damit konfrontiert? Natürlich. Wie hat sie sich dazu geäußert dann? Das war natürlich, wo sie alkoholisiert war, dann kann sie sowieso nur über solche Dinge sprechen. Entschuldigt hat sie sich für nie irgendetwas. Hm. Sie hat das dann so abgetan, ja, ich war wütend auf dich. Naja, also was wollen wir noch mehr hören? Wenn sie sich nicht einmal irgendwie entschuldigt. Nein, nie. Weißt du, was sie noch sagt? Sie sagt, du hast mir so viel angetan. Ich habe ihr viel angetan, weil ich mich von ihr distanziere, weil ich zu ihr sage, ich hasse dich dafür, was du mir angetan hast. Oder ich bei anderen Leuten darüber erzähle, was alles passiert ist. Das meinen sie, ich hätte ihr damit einiges angetan. Also, ich finde, Aileen, du bist auf dem richtigen Weg, um das nochmal zu sagen. Geh weiter von der Frau weg, soweit es irgend möglich ist. Und du bist in einer Therapie, sagst du? Nee, ich war, aber ich steuere jetzt auch wieder eine an, weil ich ja auch noch andere Probleme habe. Ja, dann mach das und versuch das in der Therapie auch nochmal zu thematisieren und dich da zu stabilisieren, dass du das auch durchhältst. Mhm. Ich glaube, soweit du mir das jetzt erklärt und geschildert hast, tut es dir gut letztendlich, wenn du auf Abstand oder wirklich getrennt bist von dieser Frau, die deine Mutter ist. Ja, das stimmt. Liebe Aline. Mir tut es halt nur leid, dass ich auch zu meinen Geschwistern dadurch kein schönes Verhältnis habe. Weil mein mittlerer Bruder, der nimmt Drogen, der lebt in seiner eigenen Welt, der legt keinen Wert auf Familie und du hast gerade du hast keine Andeutung gemacht, dass da noch einige andere Sachen sind, die dir nicht, aufgrund dessen es dir nicht so sehr gut geht. Würde ich gerne, dass du mit meinem Psychologen ein paar Worte sprichst. Einverstanden? Kann ich machen, ja. Der hat jetzt schon mal zugehört, dann könnt ihr gleich anknüpfen. Der Psychologe heute Nacht heißt Henning. Du legst auf und er ruft dich gleich wieder an. Okay. Liebe Aileen, alles Gute wünsche ich dir. Wünsche ich dir auch. Dankeschön. Tschüss. Jo, tschüss. 0800 220 50 50. Fabian, 19 Jahre. Guten Morgen, Fabian. Guten Morgen, Domian. Hallo, Fabian. Was ist dein Thema? Weswegen rufst du an? Ich rufe an, weil ich von meiner Freundin, also, okay, ich erzähle mal die Geschichte von Anfang an. Ja. Ich war über ein Jahr mit meiner Freundin zusammen. Mhm. Und sie hat mich während der Beziehung mehrfach betrogen. Das erste Mal bereits an unserem zweiten Tag der Beziehung. Nein. Doch, das hat sie mir allerdings... Mit wem? Mit deinem Ex? Mit ihrem Ex, genau. Mit dem Ex, ja. Ja, und das hat sie mir 2,5 Monate danach in etwa erzählt. Mhm. Ich glaube, das war, da hatte sie noch etwas Angst, weil ich halt früher mal gesagt habe, ich würde sowas niemals im Leben verzeihen. Mhm. Habe es dann doch getan. Ja. Dann kurze Zeit später kam ihr Ex-Freund, also vor dem Ex, der Ex, wieder ins Spiel. Der Ex-Ex. Genau, weil sie mit dem auch eine längere Beziehung hatte, der kam dann wieder ins Spiel. Und dann ist da was. Also ins Spiel heißt, da ist dann auch was gelaufen wieder zwischen den beiden? Ja, ja, erstmal hieß es nur so, erstmal hat sie ihm zum Geburtstag gratuliert. Mhm. Und dann haben die sich ein bisschen so übers Internet geschrieben. Mhm. Und damit war ich schon nicht wirklich einverstanden. Mhm. Dann hat sie erstmal noch gesagt, ja, wenn du damit nicht einverstanden bist, dann mache ich es auch nicht mehr. Ja. Das hat sich dann aber irgendwie wieder schlagartig geändert und plötzlich hat sie dann doch immer wieder mit ihm gesprochen, wie auch immer, übers Internet telefoniert oder so, hat seine Handynummer dann auch unter einem anderen Namen im Handy gespeichert, weil ich dann halt auch mal so drauf geguckt habe, wer anruft oder wer gerade schreibt. Und dann ist was passiert, über kurz oder lang? Genau, dann... Hat sie es dir gebeichtet dann oder wie hast du es rausgekriegt? Sie hat es mir erzählt. Mhm. Ist es einmal passiert oder mehrfach? Mit ihm mehrfach. Allerdings, was auch noch dazu kommt, wir waren bereits verlobt. Mhm. Und dann hat sie halt zu mir, in dem Moment, wo sie es mir gesagt hat, natürlich mit Tränen in den Augen und so, aber... Wie alt ist sie eigentlich? Sie ist 20. Wieso verlobt ihr euch denn so früh? Was ist das denn für ein Quatsch? Ja. Mann. Naja, egal. Erzähl mal weiter. Ja, und dann fing es halt an, war es mit ihm... Also nachdem sie es mir dann gebeichtet hat, hatten wir so eine kleine Pause, sage ich mal, weil das ja bereits das zweite Mal war, dass sie mich betrogen hat. Dann hatten wir eine kleine Pause in dieser Pause. Aber du hast nicht Schluss gemacht danach. Eigentlich hättest du sagen können, Mädchen, komm, jetzt ist es schon zum zweiten Mal passiert. Tschüss. Ja, aber diese Pause, die ging dann auch mehr von ihr aus als von mir aus. Ja. Wie lange hat die Pause gedauert? Die Pause hat gedauert 5 Tage. Ja, die ist auch nicht so lang. Und in dieser 5-tägigen Pause ist wieder was zwischen den beiden gewesen. Wir halten nochmal fest, die Pause ging von ihr aus, nicht von dir, ne? Ja. Du hast alles so mit ihr machen lassen. Sozusagen, ja. Sozusagen. So, und jetzt? Was ist heute? Moment, das geht noch weiter. Und zwar, dann war es auch eine Zeit lang wirklich gut und alles. Und dann kam von mir aus, war eine kleine Lüge von mir. Mhm. Also ich habe sie nicht betrogen oder so. Mhm. Aber sie wollte mir das, sage ich jetzt mal, nicht wirklich heimzahlen. Sie wollte mich einfach spüren lassen, ich kann das auch nicht machen. Trotz dem, was vorher war, was sie gemacht hat, kann ich mir auch nicht alles rausnehmen. Du hast sie belogen, in welcher Beziehung? Ihr was verschwiegen. Was denn? Dass ich einen Autounfall hatte. Einen schlimmen Autounfall? Nee, kein schlimmer Autounfall. Du hattest Schuld? Ja, ich hatte, also nein, das war kein wirklicher Unfall. Ich bin halt wogegen gefahren. Und warum hast du sie verschwiegen? Na, das weiß ich nicht wirklich, weil ich... Geschämt? Ja, vielleicht auch so ein bisschen. Hm. So, Fabian. Und dann? Und ja, dann ging es weiter, dass... Also sie hat dir das nicht zugebilligt. Sie war dann sauer, dass du ihr das verschwiegen hast. Genau, und dann hat sie halt einmal was... Dann hat sie halt zu mir so gesagt, ja, es ist Schluss und so. Ich bin eh schon wieder mit meinem Ex, also Ex-Ex zusammen. Hör mal, Fabian. Und das hat sie sich dann halt so als kleine Racheaktion dafür ausgedacht. Also weil du gelogen hast. Genau, so, kleine Rache. Jetzt lass uns mal eben zu dem Stand der Dinge jetzt kommen. Ja. Ihr seid noch zusammen? Nein, seit einem Monat nicht mehr. Ach so. Hatte ich dann nicht richtig kapiert am Anfang. Ja. Wer hat Schluss gemacht? Sie. Warum? Weil der Ex jetzt da ist. Nee. Daran lag es nicht. Das war, weil ich dann halt nochmal so eine Kleinigkeit nicht erzählt hatte. Was denn? Dass ich noch eine kleine offene Rechnung habe. Bei wem? Mit wem? Ja, komm raus mit der Sprache. Also nicht jetzt, also wirklich eine offene Rechnung. Jetzt nicht so eine offene Rechnung nach dem Motto, ich möchte noch jemanden schlagen oder so, sondern wirklich eine offene Rechnung, halt, dass ich noch Geld zahlen musste. Wie viel? 640. Ja, ist auch egal. Ja. Ich würde mal sagen, ganz schlicht geurteilt, gut, dass es zu Ende ist. Das siehst du nicht so. Das weiß ich nicht. Du rufst mich heute an, weil du noch an der Frau hängst? Das weiß ich nicht. Warum rufst du denn dann an? Weil ich mich halt gerne mal damit mit einer dritten Person und mit einer dritten unabhängigen Person darüber unterhalten wollte. Hast du denn Sehnsucht nach ihr noch? In Situationen wie wenn es dem Abend zugeht und ins Bett geht, auf jeden Fall. Ja. Ist sie denn jetzt zur Zeit mit einem von ihren Exen zusammen? Nein, nicht. Habt ihr denn in den letzten Tagen irgendwie mal geschrieben? Oder? Ja, wir haben uns heute gesehen. Und wie war das? Ja, das fielen eigentlich nicht mehr als Beleidigungen und so. Oh. Ihrer Seite aus. Oh, das ist ja krass. Ja. Also ja, es war nicht... Wie gesagt, in der Zeit, wo es aus ist, dann hieß es auch einmal mal wieder, erstmal hieß es eine Woche lang irgendwie so, oder beziehungsweise ein paar Tage irgendwie gar nicht. Dann war es halt, dass ich ihr Sachen gebracht, dass ich Sachen von ihr geholt habe. Mhm. Und die Sachen, die ich bei ihr abgeholt habe, das war halt dann noch genau an unserem Monatstag. Mhm. Und sag doch mal, was sie Beleidigendes gesagt hat. Ja, dass ich doch ein Arschloch wäre und sowas halt. Mhm. Und in diesem Monat ist es dann halt gewesen, dass wir dann halt, ich habe mir an einem Tag, habe ich mir halt was Besonderes überlegt, weil ich sie halt zurückhaben wollte, dass ich einen Tag so schön vorbereitet hatte. Ich hatte damit mit diesem Tag an unsere Beziehung zurückerinnert und habe als Highlight des Tages habe ich ein Hotelzimmer gebucht, wo ein Freund von mir über 100 Kerzen in Herzform und mit Schriftzügen "Ich liebe dich" und sowas angezündet hatte. Wow. Ja. Und danach war dann auch irgendwie für 2 Tage alles in Ordnung. Haben wir auch gesagt, wir würden das nochmal schaffen. Achso, das hat dir dann schon gefallen? Ja, ja, dann hieß es auch irgendwie, ja, wir schaffen das und so. Ja, das hielt dann aber nicht lange. Das hielt dann 2-3 Tage, dann wieder nicht. Fabian, vergiss es. Vergiss es, wirklich. Das ist ja ein elendes Hin und Her, was du mir da in dem einen Jahr jetzt schon beschrieben hast. Ja. Die hat mit dir ein bisschen gespielt, die hat sich da ihre Leckereien gesucht und dann wieder so, da. So kam mir das auch vor, als ob das im Endeffekt eigentlich nur noch so war, dass sie dachte, sie kann alles mit mir machen, ja, was ja. Man auch getan hat. Ja, genau. Und ich glaube, dass die am Anfang gleich gewittert hat, dass du eher ein weicher Typ bist und dass sie es mit dir machen kann. Ne? Schon nach dem ersten Fehltritt, nach dem zweiten Fehltritt. Ich finde, du solltest versuchen, das, was da noch ein bisschen an romantischer Erinnerung ist, schieb das in die Ecke. und hol dir immer die schlechten Erinnerungen hervor, dann kann man ganz gut mit so einem Liebeskummer oder so einem Liebesschmerz leben. Und guck dich nach anderen Frauen um. Die beste Medizin gegen Liebeskummer ist, sich neu zu verlieben. Ja, das kriege ich von allen Seiten ja. zu hören. Ja, es stimmt auch. Das ist eine alte Weisheit, aber stimmt. Ich glaube, es ist gut, dass es vorbei ist und buch es einfach als Erfahrung ab. Versuch für dich Sachen rauszulernen, dass du vielleicht demnächst anders reagierst, vielleicht auch etwas härter reagierst und nicht mehr so viel mit dir machen lässt. Und jetzt guck in die Zukunft, guck nicht in die Vergangenheit. Ja, also okay, wobei noch nach dem heutigen Treffen hat sie mich auch dann eben nochmal heulend angerufen. Aber ich bin dann halt einfach in dem Moment auch mal ausnahmsweise kalt geblieben, weil das halt heute für mich ein bisschen zu viel war. Achso, sie beschimpft dich erst und dann heult sie dir die Ohren voll. Ja. So nach dem Motto. Ich habe gemerkt, sie weint am Telefon, dann habe ich einfach gesagt, ja. Lass dich gar nicht beeindrucken von der Heulerei. Das machen viele Leute, um den anderen weich zu kochen. Das hat gar keinen Stellenwert. Guck nach vorne, Fabian, vergiss sie. Ja. Sage ich dir wirklich mit großer Überzeugung. Verbunden mit den guten Wünschen, dass bald was Nettes über den Weg läuft. Ja, das würde ich mir auch. Lieber. Man weiß es ja nicht. Ja, warte es halt ein bisschen. Wird schon kommen. Ja. Fabian, alles Gute. Okay, danke schön. Tschüss. Ebenfalls, tschüss. Und hier ist Anja. Anja ist 32. Guten Morgen, Anja. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Anja. Es ging den plötzlichen Tod meiner Mutter. Ja. Sie verstarb am 17. April ganz plötzlich in einer Lungenembolie. Und ich habe sie im Bett tot gefunden. Und ich muss dazu sagen, ich leide seit über 10 Jahren an einer Angst- und Panikstörung. Mhm. Was ist das für eine Angst- und Panikstörung? Ich konnte das Haus nicht verlassen, fast 10 Jahre lang nicht. Du hast 10 Jahre? Du hast 10 Jahre das Haus nicht verlassen? Nur in Begleitung meiner Mutter. Hat die Mutter mit bei dir im Haus gewohnt? Ja, ich wohne in einer eigenen Wohnung im Haus meiner Eltern. Ja. Und wir haben auch zusammen Zeitungen ausgetragen. Also hatte ich auch einen Job. Mhm. Und meine Freunde haben mich zu Hause besucht und so. Also das ging immer alles nur, wenn deine Mutter dabei war? Nee, zu Hause ging das auch so. Ja, das ist schon klar. Ich meine, rausgehen, das ging nur, wenn deine Mutter dabei war. Das ging nur, wenn meine Mutter dabei war, ja. Und das plagte dich seit 10 Jahren? Ja. Das heißt, hast du vorher, da warst du 22, als es angefangen hat, hast du da noch eine Ausbildung machen können? Oder? Ich war in der Ausbildung zur Kinderpflegerin und da hat es angefangen dann. Mein Leben war vorher ganz normal. Hat das plötzlich angefangen? Mit dem Tod meiner Oma. Ach so. Hat das angefangen. Und somit war deine Mutter eine ganz wichtige, natürlich Mütter sind immer ganz wichtige Bezugspersonen, ja, wenn alles gut läuft, aber eine ganz besondere für dich, weil du nur in ihrer, und wenn jemand anders mit dir rausgegangen wäre, das hätte nicht funktioniert? Nee, das ging nicht. Also dein Vater zum Beispiel? Nee, das ging nicht. Nur die Mutter? Ja. Und dann hast du keine Angst gehabt, wenn du draußen warst, da warst du sicher? Ja, da konnte ich überall hin. Überall, Tag und Nacht, du konntest Zeitung austragen, einkaufen gehen, ging alles? Hin. Mhm. Das ging alles, ja. Am 17. ist deine Mama plötzlich verstorben. Ja. Lungenembolie, das heißt, sie hatte vorher keinerlei Anzeichen von einer Erkrankung? Nee, also es ging ihr nicht so gut, mehrere Tage vorher schon. Hm. Aber das war, glaube ich, nicht der Grund oder so, denke ich. Und du hast sie gefunden? Und du hast sie gefunden? Mein Vater zuerst und der hat dann ganz laut ihren Namen gerufen. Ich habe das von unten gehört, bin dann hoch und da lag sie dann im Bett. Was war das denn für ein Moment für dich, als du das gesehen hast? Das war furchtbar. Hm. Da war sie schon verstorben. 6 Stunden tot schon. Ja. Wir dachten ja, sie schläft noch. Dann habt ihr den Krankenwagen wahrscheinlich angerufen, Notarzt? Und ja, zuerst bin ich mal hin und hab sie angefasst. Die war schon ganz steif und kalt. Mhm. Und als wir sie ein bisschen hochgehoben haben, kamen noch so Geräusche und wir dachten, die lebt noch. Dann haben wir den Krankenwagen angerufen. Mhm. Die sind gekommen und die sagten dann, dass sie schon 6 Stunden tot ist und dass diese Geräusche, die da kamen, noch vom Körper her kamen. Mhm. Hatte sie die Augen geschlossen? Die Augen waren auf. Also ein Auge war auf, das andere war geschlossen. Mhm. Aber ich krieg das Bild nicht mehr aus dem Kopf. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Das glaube ich. Ich sag's jetzt nochmal, dass du jetzt in doppelter Hinsicht ja getroffen bist. Einmal hast du deine Mutter verloren, was schon furchtbar ist. Aber sie war ja auch erst 57. Erst 57. Aber du kannst jetzt gar nicht mehr rausgehen, oder? Komischerweise doch. Doch? Ja, alleine sogar. Seit dem Tod der Mutter? Ja. Kannst du alleine rausgehen, obwohl du 10 Jahre vorher nicht alleine rausgegangen bist? Ja. Das ist ja Wahnsinn. Wie erklärst du dir das? Durch den Schock? Ein Psychologe hat es mir durch den Schock erklärt. Das wäre ein Trauma und das kann zurückkommen, jetzt die Angst- und Panikstörung, wenn der erste Schock vorbei ist. Hat der Psychologe das so erklärt? Ja. Oder hast du die Sorge? Ich habe die Sorge. Der Psychologe meinte, es wäre jetzt das Trauma und es würde die Angst und Panik überdecken. Und ich habe jetzt die Sorge, es kommt zurück. Wie ist es denn so aktuell die letzten Tage gewesen? Konntest du rausgehen? Ja. Das ging. Also alles noch ganz normal? Ja. Allerdings, die Trauer zeigt sich schon in Unruhezuständen und Angst. Aber das ist, glaube ich, bei einem Panikpatienten normal. Mhm. Aber rausgehen geht. Bist du denn in diesen 10 Jahren psychologisch mal richtig Ja, ich war in Therapie, Selbsthilfegruppe, hat aber alles nichts genützt. Ich stelle mir das vor als ein sehr, sehr letztendlich trostloses Leben. Du musstest dann ja quasi immer zu Hause bleiben oder nur mit deiner Mutter konntest du rausgehen. Hast du das nicht vermisst, das normale Leben? Und doch, natürlich. Mhm. Natürlich. Aber man hat sich auch irgendwie dran gewöhnt. Also wir haben ja dann auch viel unternommen und Freunde waren auch mal da und ja. Also die Freunde haben dich nicht verlassen, sondern da gibt es Freunde, die trotz dieser Störung dann bei dir geblieben sind. Ja, 2 Freundinnen habe ich, die doch noch zu mir gehalten haben. Aber in dem Alter verliebt man sich ja zum Beispiel auch mal ganz gerne. Das ging ja gar nicht dann bei dir, oder? Ich war in der Ausbildung auch unglücklich verliebt. Und Und hinterher war ja nichts mehr dann. Eben. Also hast du das nicht vermisst? Doch, schon. Glaube ich. Muss ich dazu sagen, dass ich auch lesbisch bin. Ja. Ja. Na ja, gut, ist ja egal. Ich vermisse also, das. Ja. Weißt du, was ich gerade denke, Anja? Ja. Wenn das jetzt eine Folge des Schocktrauma, dass du deine Mutter verloren hast, ist, dass du rausgehen kannst, müsste es doch, ich weiß es nicht, ich bin kein Psychiater, müsste es doch vielleicht irgendeinen Trick geben, dass man diesen Vorteil, der jetzt daraus entstanden ist, dass man den doch irgendwie rettet, dass das nicht wieder zurückschnappt in die alten Verhaltensweisen, dann muss es doch irgendwas geben. Gut, ich meine, ich sehe ja jetzt schon mal, dass mir draußen nichts passiert. Das ist schon mal ganz gut. Ich fühle mich auch wieder sicherer draußen. Du trainierst es jetzt ja quasi. Ja. Gehst du jeden Tag genau. raus? Jeden Tag gehe ich irgendwo hin, in die Stadt oder irgendwo in Geschäfte. Vielleicht hast du es ja sogar schon geschafft. Möglicherweise. Vielleicht solltest weiter weg geht noch nicht, aber es geht schon ziemlich viel. Mhm. Vielleicht solltest du dir das da auch gar nicht von diesem Psychologen einreden lassen, dass das eine... Habe ich mir auch schon gedacht, ja. Ich finde es ehrlich gesagt unter uns auch blöd, dass der dir sowas sagt. Dadurch nimmt man ja so ein bisschen die Hoffnung, dass du es vielleicht schaffst. Ich glaube, wenn du seit 17.04., jetzt haben wir schon bald fast Juli, gut, Mitte, wenn du es so lange schon geschafft hast, schaffst du das auch weiter. Und wenn du das jeden Tag trainierst und du merkst im Moment ja nicht, auch nicht ansatzweise, dass es dir schwerer fällt, rauszugehen, oder? Nicht wirklich. Also es ist halt immer noch ein bisschen schwer, aber es geht halt jedes Mal. Ja, dann mach es immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und wenn du dir allein den Weg zum Friedhof vornimmst zu deiner Mama, machst du das? Gehst du auf den Friedhof? Nee, überhaupt nicht. Das geht nicht? Nee, das geht nicht. Okay. Dann ist das kein guter Plan, dahin gehen zu wollen. Aber dann nimm dir halt irgendwas anderes vor, dass du auf jeden Fall... Ja. Jetzt haben wir gar nicht so viel über den Verlust deiner Mutter gesprochen. Das ist ja auch alles jetzt noch so frisch. Wie gehst du denn mit diesem furchtbaren Verlust um? Ich kann da zurzeit kaum mit umgehen. Ich verstehe das immer noch nicht. Also es ist noch alles so unwirklich. Hast du denn... Mein ganzes Leben hat sich ja jetzt verändert. Ja, kolossal, ne? Es ist ja alles noch ganz komisch und neu und ich vermisse ihn natürlich auch. Hast du denn auch ein gutes Verhältnis zu deinem Vater? Nicht so gut, aber zu meiner Schwester, die auch mit bei uns im Haus wohnt. Ach so, also du hast da schon dann einen familiären Halt und eine Stütze. Ja, das geht schon. Also so absurd oder so bitter sich das vielleicht anhört, vielleicht liegt in dieser Trauer auch eine Chance. Nämlich eine Chance, dass du zurückfindest in ein normales Leben. Und du bist auf dem besten Wege dazu. Deine Mama würde sich wahnsinnig freuen, wenn sie das mitbekäme. Ja. Ne, natürlich. Was hat sie denn immer so gesagt zu deiner Angsterkrankung? Sie hat mich immer unterstützt und sie hat mich auch immer ermutigt, mal kleinere Sachen zu probieren, mhm. was ich dann auch mal gemacht habe, aber es ging halt immer wieder schief. Verstehe. Mhm. Warum kannst du eigentlich nicht zum Friedhof gehen? Keine Ahnung, ich glaube, ich habe an Friedhöfen jetzt nicht besonders viel. Ich weiß nicht, das verbinde ich nicht mit meiner Mutter, mhm. den Friedhof. Mhm. Die Mutter ist im Herzen und in der Erinnerung. Genau, und dort, wo sie gelebt hat. Verstehe. Ja, und nicht auf dem Friedhof. Ja, okay, so kann man es sehen, ja. Mhm. Mhm. Der Ort deiner Trauer bist du selbst oder das Haus, in dem das Haus, ja, gemeinsam gelebt. Der Raum, in dem sie gestorben ist, da habe ich dann auch Blumen aufgestellt und eine Kerze und so. Und meine Schwester und ich. Du kannst es dir vielleicht auch so denken, Anja, dass du dich jetzt immer weiter anstrengst und wirklich tapfer jeden Tag rausgehst, dass du es auch für deine Mama machst. Ja. Dass sie ja ganz stolz und glücklich wäre, wenn sie das wüsste und sich keine Sorgen machen brauchte. Das stimmt. Ne? Also das finde ich eine tolle Motivation, wenn ich mir vorstelle, dass du dir denkst, du tust es aus Liebe zu deiner verstorbenen Mutter. Mhm. Und vielleicht schaffst du es dann ja wirklich in absehbarer Zeit wieder in ein normales Leben zu kommen. Ja. Vielleicht sogar irgendwann in deinen Beruf zu gehen. Ja, ich habe schon die Hoffnung. Und dann hoffentlich auch bald eine nette Frau zu finden. Hoffentlich, ja. Woher weißt du denn, dass du lesbisch bist? Hast du Erfahrung schon? Ja, ich war in meiner Ausbildung mit einer Frau aus Holland zusammen. Ah. Das war eine Fernbeziehung. Verstehe. Und als dann die Angst- und Panikattacken anfingen, konnte ich da ja nicht mehr hin. Mhm. Ja, also da gilt es viel aufzuholen. Ja. Du gehst jeden Tag jetzt raus. Ist es Sommer, da kann man spazieren gehen, such dir irgendwelche schönen Stellen aus oder geh nicht irgendwo in ein Kaufhaus. Ich weiß nicht, das, was dir Spaß macht, wo du es gut findest. Jeden Tag. Und denke immer an die Mama dabei. Ja. Anja, ich wünsche dir richtig gutes Gelingen und richtig viel Glück. Danke. Und dass du bald wieder vielleicht dann doch auch in deinen Beruf kommst. Das wünsche ich dir sehr. Dankeschön. Alles Gute von Herzen, Anja. Gut. Tschüss. Dir auch. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. 0800 220 5050, kostenfrei für euch, extra kostenfrei für euch geschaltet. 0800 220 5050. Hier ist Ina. Habe ich sie schon hier? Ja, Ina. Ja. Hallo Ina, 23, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Weswegen rufst du mich denn an? Ja, ich habe mich vor kurzem von meinem Freund getrennt, mit dem war ich 7 Jahre zusammen. Wie viele Jahre? 7 Jahre. 7 Jahre? Boah, das ist aber lang. Für eine 23-Jährige, ja, finde ich. Ja. Ja, und da ist halt viel passiert. Ne? Also unter anderem halt ist er öfters mal ausgerastet, hat mich auch gewürgt. Während der Beziehung? Während der Beziehung. Das letzte Mal war es ganz schlimm. Da habe ich gedacht, ich sterbe. Da hat er so doll zugedrückt, dass ich echt dachte, es ist jetzt vorbei. Und das war dann auch der Grund, warum ich das letzte Mal dann... Ja, warum ich habe halt so viel Angst gehabt oder sie hat sich so viel Angst aufgebaut, dass ich dann halt beim letzten Mal dann die Flucht ergriffen habe und abgehauen bin. Wann war das? Vor 2 Wochen circa. Und wohin bist du geflohen? Ja, ich bin erstmal zu meiner Tante für 2 Tage, dann war ich einen Tag bei meiner Freundin und danach habe ich dann eine Wohnung bekommen vom Bekannten. Ja, und das Problem ist halt, dass ich auch damals einmal vergewaltigt worden bin von ihm. Mhm. Ich musste einmal abtreiben, obwohl ich das Kind behalten wollte. Was für schlimme Sachen du erlebt hast. Ja, und seitdem ich mich von ihm getrennt habe, bin ich wach geworden und erkenne das, was mit mir eigentlich angestellt worden ist. Was der mit dir gemacht hat. Ja, und das Schlimme ist halt, dass ich damit irgendwie nicht fertig werde. Ich habe panische Angst. Meine Angst ist so schlimm. Vor was hast du Angst? Ja, dass der vor mir steht und mir wieder was antut. Mhm. Ne? Ich habe Angst im Dunkeln. Ich habe Angst, wenn irgendwas kaputt geht, dann schrecke ich mich gleich, wenn jemand mich laut unterhält. Also weißt der denn, wo du wohnst? Nein. Nee. Hat er auch nicht wissen. Hat er denn versucht, dich ausfindig zu machen? Weißt du das? Bis jetzt nicht, nein. Aber wenn ihr habt ja auch zusammen gewohnt in einer Wohnung. Genau. Und wenn man 7 Jahre zusammen ist, dann hat man ja auch viel gemeinschaftliche Dinge. Du hast doch noch ganz viele Sachen sicher in der Wohnung. Wie ist das geregelt? Ja, die sämtlichen Sachen, die werde ich da morgen rausholen mit Bekannten. Mhm. Ja, und... Hast du dich angekündigt, dass du morgen kommst? Ja, ich habe gesagt, dass ich morgen komme. Hast du ihn angerufen oder wie? Ja, ich habe ihn angerufen, gesagt, dass ich morgen die Sachen da raushole, also mit Bekannten halt. Also, wie hat er da reagiert? Ja, also erstmal hat er, es ging darum, dass ich halt ihm gesagt habe, dass unsere gemeinsame Freundin, dass die mir hilft dabei. Mhm. Und ja, das fand er gar nicht toll. Da hat er mir dann gleich wieder Angst gemacht. Ja, und dann habe ich auch gleich aufgelegt. Nimm mal morgen einen starken oder zwei starke Männer mit dahin. Geht nicht, ja, ihr beiden also Mädels, dahin alleine? Ja, also der wird wohl auch nicht da sein, so viel ich gehört habe. Ja, und das Problem ist halt, dass ich diese Angstzustände, die machen mir sehr zu schaffen. Mhm. Hat er dir denn jetzt, ihr habt jetzt miteinander, ist das das erste Mal, dass ihr miteinander telefoniert habt heute? Nee, das ist nicht das erste Mal. Hat er dir irgendwas angedroht? Nee, bis jetzt gar nicht. Also der war soweit ganz ruhig gewesen. Das klingt ja schon mal ganz gut. Außer, dass ich halt, wenn ich mit jemandem drüber spreche, mit unseren gemeinsamen Freunden zum Beispiel, ja, hat er mir dann, so wie er ist, dann gleich gesagt, ja, dann hacke ich dir den Kopf ab halt, ne? Und da habe ich dann natürlich gleich wieder Angst gekriegt. Und wie alt ist er? 35. 35? Ja, schlimm ist, ich kann mit niemandem drüber reden, ne? Aber mit deiner Freundin schon? Oder ja, auch nicht. Mit meiner Freundin kann ich da nicht drüber reden. Sie kennt ihn halt auch und... Die weiß gar nicht, wie schlimm es wirklich war? Genau, sie weiß das gar nicht, wie schlimm es wirklich ist. Sie weiß nur, dass er mich halt seelisch sehr kaputt gemacht hat. Und die fragt nicht konkret viel nach? Nee. Hast du Eltern noch? Ja, ich habe halt sehr viel Kontakt zu meiner Mutter mittlerweile wieder. Und der kannst du das auch nicht erzählen? Nein, weil die lebt halt da im Dorfe und die würde das meiner Meinung nach, glaube ich, rumerzählen und das will ich halt auch nicht. Da ist das ja eine missliche Lage, dass du in so einer ernsten Situation bist und warst und gar nicht sprechen kannst mit niemandem. Ja, ich komme mir da sehr alleine vor. Ne? Aber erstmal Kompliment. Ja, aber erstmal Kompliment, Ina. Du hast es geschafft, dich daraus zu lösen. Endlich, ja. Es ist leider spät, aber... Ja, aber du hast es gemacht. Ich habe es gemacht halt, ne, aus der Angst heraus. Weil beim letzten Mal habe ich wieder panische Angst bekommen. Ich dachte, der tut mir wieder ganz doll weh. Habe mich dann nur noch losgerissen und bin geflohen. Ne? Was sehr richtig war. Bin abgehauen, ja. Was glaubst du denn, wenn du das so... Was würdest du sagen, wie oft ist der gewalttätig geworden im Monat? Oder im Jahr? Ja, schon. Es kam immer irgendwie drauf an, wie er so... Also schon ist es öfters passiert. Hat dich auch geschlagen, gewürgt? Wie geschlagen, nicht gewürgt halt, sodass man es halt nicht sieht, ne? Und da so ist man natürlich in einer wahnsinnigen Todesangst. Und man denkt, jetzt ist das Letzte... Ja. Vor allen Dingen, es hat sich halt im Laufe der Jahre immer mehr aufgebaut, ne? Angst halt. Ja. War der ganz am Anfang anders zu dir? Ja, ganz am Anfang war der ganz anders, ganz lieb, als wenn er zwei Persönlichkeiten gehabt hat. Mhm. Irgendwann habe ich es dann das erste Mal bemerkt. Da meinte er auch zu mir, nimmt keinen Unterschied, ob Mann oder Frau. Aber ich habe das damals nicht so verstanden. Ich war 17,5. Ja, und dann ist es öfters mal vorgekommen und dann irgendwann kam es, muss ich auch ehrlich sagen, irgendwie zur Gewohnheit. Mhm. Aber das letzte Mal war das so schlimm, dass ich wirklich dachte, jetzt sterbe ich. Der stand über mir und ist ja nun auch nicht gerade klein und leicht, der war schon sehr groß und schwer. Also das hatte ich wachgerüttelt, ne? Die Situation an dem Tag hat mich wachgerüttelt und ich konnte dann auch nicht mehr ruhig leben. Das war dann, ich habe dann nur noch Angst gehabt, ne? Egal was passiert, ob er jetzt irgendwie auf eine Taste haut oder gerade jetzt wieder seinen Ausraster kriegt, indem er halt verbal irgendwie lauter wurde, da habe ich dann panische Angst bekommen. Ja. Ne? Und wenn wir Diskussionen hatten, ich habe nie was gesagt. Ich habe Angst gehabt. Ich war dann meistens nur ruhig und hat ihn dann noch mehr irgendwie in Rage gebracht. Ja. Er hat das dann auch nicht verstanden, ne? Weil er meinte dann, ja, warum sagst du nichts und so. Und ich stand davor, als wenn eine Mauer vor mir war. Ich konnte gar nicht reden. Jetzt hast du gerade gesagt, was ich gerade noch fragen wollte, was macht er eigentlich beruflich? Ja, zurzeit ist er arbeitslos. Und vorher? Ja, vorher war er halt beschäftigt in Langhagen. Ja, also, okay, müssen wir jetzt auch nicht weiter vertiefen. Eben. Ina, du sagst, du hast jetzt Angst, dass du hast generell große Angst, dass irgendwas passieren könnte, obwohl er dir nichts angedroht, wenn du irgendwas erzählst, hackt er dir den Kopf ab. Ja, genau, so hat er mir das halt gesagt. Er war schon immer irgendwie so, vielleicht meint er das nicht so, aber mir macht sowas halt tierische Angst. Mhm, ja, wir sind gerade über die Vergewaltigung hinweggegangen. Dieser Mann hat dich innerhalb dieser Beziehung einmal vergewaltigt und mehrfach? Ja, einmal vergewaltigt. Ich habe zu ihm gesagt, er sollte doch aufhören. Ich habe dabei dann nur noch geweint. Und der hat das gar nicht realisiert. Das überhaupt nicht realisiert, dass ich das gar nicht wollte. Hast du jetzt nachdem du jetzt von ihm weg bist, auch mal darüber nachgedacht, ihn wegen all dieser Dinge anzuzeigen? Nee. Oder hast du da auch eher Angst vor? Ja, ich habe da schon Angst vor, dass er versucht, mich ausfindig zu machen und dann vor meiner Tür steht. Also vielleicht bilde ich mir das auch alles nur ein, aber... Verstehe. Ich würde denen alles zutrauen, ne? Weil der hat auch Kontakte und der wüsste sofort, wo ich wohne, wenn er wollte. Ne? Also jetzt geht es ja erstmal darum, dass du die Angst in den Griff bekommst und vielleicht dich auch einfach mal mit jemandem Fachkundigen unterhältst, wie begründet diese Angst ist. Ich würde dir sehr empfehlen, Kontakt aufzunehmen mit dem Weißen Ring. Hast du das schon mal gehört? Nein. Weißer Ring ist eine Organisation, die sich einsetzt für Opfer von Verbrechen. Eine Opferhilfsorganisation. Sehr gute Leute, sehr gute Kontakte kann man über die knüpfen. Da würden wir dir gleich auf jeden Fall mal eine Adresse geben oder eine Telefonnummer. Wunderbar. Da kannst du dich erstmal beraten und auch den Fall mal ganz eindeutig schildern, wie die das einschätzen. Darüber hinaus wäre natürlich noch zu überlegen, ob du vielleicht selbst auch noch vielleicht in eine Beratung mal gehen würdest oder zu einem Psychologen, um etwas stabiler zu werden und auch mit deinen Ängsten lernst umzugehen. Ja. Wäre mal zu überlegen. Auf jeden Fall. Wenn wir dich jetzt gleich zurückrufen, es ruft dich mein Psychologe an. Der ruft dich an wegen des Weißen Rings. Und du kannst ja mit ihm auch nochmal über diese Idee ein bisschen nachdenken, ob du was tun solltest. Ich von meiner Seite aus finde den Schritt zum Weißen Ring erstmal sehr wichtig. Die können dir auch dann noch weitergehende Tipps geben, was du vielleicht persönlich auch machen könntest. Sei vorsichtig, wenn du da morgen hinfährst. Wir wissen ja nicht genau, ob er nicht da ist. Ja. Mit wem fährst du jetzt hin? Nur mit einer Freundin? Mit zwei Freundinnen. Freundinnen, mit Mädels. Ja. Könnte man nicht noch einen Mann dazu nehmen? Sag ich mal. Ja, ich denke mal, das wäre schon machbar, aber ich denke auch, dass er da jetzt nicht denen zeigen würde, wie er wirklich ist. Ach so, genau. Weil die ihm anderen... ist halt wichtig, dass das keiner mitkriegt. Ah, verstehe. So tickt der. Und da das unsere gemeinsame Freundin ist, würde er da gar nichts machen. Das heißt, dann bist du morgen schon mal sicher. Ja. Und dann musst du jetzt allmählich anfangen, dein eigenes Leben zu organisieren. Ja, genau. Ja. Und ich meine, du sagst, endlich hast du den Absprung geschafft von ihm. Ja. Da muss man natürlich auch für sich so ein bisschen drüber nachdenken, was war da mit mir los in all den Jahren, dass ich nicht früher Nein gesagt habe. Genau, das belastet mich halt auch stark. Ja. Dass ich da nicht schon eher irgendwie... Genau, das ist zum Beispiel auch ein Thema, was man mit einem Psychologen gut besprechen könnte, wo man richtig dran arbeiten könnte. Aber ich würde mich davon auch nicht so runterziehen lassen, sondern eher etwas Positives herausziehen, nämlich in dem Sinn, dass du lernst, was da passiert ist, dass dir das nicht wieder vorkommt. Weißt du? Mhm. Ja. Also es nutzt ja nichts im Nachhinein, jetzt da zu sitzen und völlig fertig zu sein, ach, hätte ich mal. Ja. Interessant ist, dich zu erkennen, warum du so getickt hast, wie du getickt hast. Mhm. Und es dann zu verhindern, dass das nochmal passiert, das finde ich wichtig. Ja. Und nochmal Kompliment, dass du da rausgegangen bist. Das ist gut. Ja, echt. Also. So, Ina, jetzt wirst du von uns zurückgerufen und alles Weitere dann im Hintergrund. Super. Alles Gute von Herzen. Dankeschön. Tschüss, Ina. Super, ciao. Tschüss. Und schon geht's weiter um 1.45 Uhr mit Mike und der ist 36. Guten Morgen, Mike. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Weswegen rufst du an? Ja, ich fühle mich im Moment ziemlich allein und bin mit einigen Dingen, mit meinen Gedanken ziemlich allein. Was sind das für Gedanken? Letzten Samstag vor einer Woche habe ich, glaube ich, das Schwierigste mitgemacht, was ich in meinem Leben je mitgemacht habe. Ich habe hier zu Hause gelegen und wollte eigentlich schlafen und hörte dann irgendwelche Schreie und dachte zunächst einmal, das wäre eine Party. Bis ich irgendwann einen Hilfeschrei herausgehört habe und dieser Schrei war so heftig und so unbeschreiblich, dass ich wusste, da ist wirklich irgendetwas. Das ist nicht irgendeiner, der Blödsinn macht. Woher kam denn der Schrei? Das konnte ich nicht wirklich orten. Das weiß ich nicht. Ich habe mein Handy gegriffen und bin raus aus meiner Wohnung. Da kam der Schrei aus einer anderen Wohnung, aus dem Innenhof oder aus der Nebenwohnung? Oder? Also zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht. Also der kam von der Straße, von einem anderen Garten. Und wie gesagt, ich bin rausgelaufen und habe halt geguckt, ob ich das irgendwie orten kann, ob ich nochmal was höre. Mhm. Aber ich habe erstmal nichts mehr gehört und bin leider in die falsche Richtung gelaufen. Und habe dann irgendwann gesehen, dass viele Menschen in die andere Richtung gegangen sind und bin dort ebenfalls hin. Und dann kam meine Nachbarin auf mich zu. Die ging schon wieder Richtung nach Hause. Die war völlig fertig und hat gesagt, da vorne liegt einer und ich glaube, der ist tot. Mhm. Und dann bin ich dorthin, wie fast ferngesteuert, habe mein Handy genommen, habe sofort bei der Polizei angerufen. Hatte den Polizisten dann am Telefon und habe dem das genauso gesagt und seine Stimme hat sich schon fast überschlagen und hat dann auch sehr schnell gehandelt, so dass er es weitergegeben hat. Hat er denn von den anderen noch keiner angerufen gehabt? Da waren da schon mehrere Leute, sagtest du. Ja, es haben viele dort gestanden. Aber keiner hat telefoniert? Nein, es hat keiner telefoniert. Und ich habe erst angenommen, da ist einer vom Auto angefahren worden. Hm. Weil wir haben hier eine Bundesstraße vor der Tür. Mhm. Und dann habe ich halt geschaut, das ist aber eine Nebenstraße, die geht da runter von der Bundesstraße und hat dann geguckt und da war keiner. Und dann habe ich nachgefragt, ob da noch einer ist und dann hörte ich hier. Und das kam aus dem Garten. Mhm. Und dann bin ich über so einen kleinen Steifzaun, der ist 50 Zentimeter hoch, bin dann drüber und da habe ich gesehen, dass eine Pergola weggebrochen war. Bin dann da drunter her und dann habe ich einen Menschen dort gesehen, der auf dem Boden gekniet hat und seine Hände und seinen Kopf auf den Händen hatte. Hm. Dann bin ich auf den zu, habe meine Hand auf seinen Rücken gelegt. Der Rücken war völlig nass. Ich dachte, es war halt dann ein Streit, eine Prügelei. Der ist weggelaufen, der ist nass geschwitzt. Und als ich meine Hand auf seinen Rücken gelegt habe, habe ich gefragt, ob ich ihm helfen kann. Und dann brach er zusammen und brach zur Seite weg. Dann habe ich sein Gesicht gesehen und das war blutverschmiert. Seine Hände waren blutverschmiert. Aber das war jetzt nicht die Person, die tot war? Der ist nachher gestorben, doch. Das verstehe ich jetzt nicht. Da kam doch eine Frau, die entgegengelaufen und die sagte, da ist genau, jemand tot. Wohl genau. Gut. Aber da hockte der Mann doch noch. Sie glaubte, er wäre tot. Das hat sie mir gesagt. Und das. Und du bist der Einzige gewesen, der sich dann getraut hat, da näher ranzugehen? Ja. Und der Mann hockte noch. Und wenn jemand hockt und die Hände vom Gesicht hat, denkt man doch nicht, der ist tot. Der war nicht zu sehen. Die Pergola, die da rundherum geht um das Grundstück, der war nicht zu sehen. Und wieso glaubte die Frau, da liegt ein Toter? Ich weiß es nicht. Ich habe sie danach nicht mehr gesprochen. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich bin... Und kam niemand dann hinter dir her? Nein. Nein. Woher hast du den Mut genommen, da reinzugehen? Woher habe ich den Mut genommen? Wenn ich helfen kann, dann helfe ich. Naja gut, das ist jetzt ein schöner Satz. Ich kann es dir nicht sagen, ich weiß es nicht. Ich habe einfach... Da ist dieser... Okay, ist dieser Mensch zusammengebrochen. Genau. Und das war dann der Mensch, der tot ist. Der ist am Sonntagmorgen um 6 Uhr und 9 Minuten im Krankenhaus gestorben. War das ein Verbrechen? Ja, ein Eifersuchtsdrama. Der Mann hat wohl eine Frau kennengelernt oder ist mit ihr zusammengekommen. Und der eigentliche Mann oder Freund dieser Frau hat das nicht ertragen und hat dann dem Menschen aufgelauert und ist dann dorthin. Und wie hat er diesen Menschen umgebracht? Mit über 20 Messerstichen. Mit über 20 Messerstichen. Und mein Gott. Leider hat dieser Mensch scheinbar, ich weiß nicht, wie man so etwas machen kann. Also als ich den Mann dann durch den Scheinwerfer der Polizei gesehen habe, habe ich gesehen, dass der Mann am Bauch komplett aufgeschnitten war. Das ist ja unfassbar. Es hat alles daneben gelegen und das heißt, du standst dann auch ein paar Minuten ganz alleine mit dem Getöteten da in dem Garten? Ja, mit dem Schwerstverletzten. Mit dem Schwerst, ja. Der war noch nicht gestorben, der Mann. Nein, der hat mit mir geredet. Was hat er gesagt? Er hat halt gesagt, dass er dort ist, also dass er dort liegt. Ich habe gefragt, wo er ist, und er sagte hier. Das war das Allerletzte, was er gesagt hat. Ist der Mann dann im Krankenhaus verstorben oder noch vor Ort? Nein, im Krankenhaus. Also die Rettungskräfte sind dann eingetroffen. Und zunächst einmal ich weiß erstmal nichts mehr. Dann weiß ich nur noch, dass ein Polizist meine Daten aufgenommen hat und gerufen hat, ich habe den Anrufer. Und ehrlich gesagt, Gott sei Dank kam ein anderer Polizist, das war eine Kante, der war, ich glaube, 4 Meter groß oder sowas. Unglaublich, der hat dann gebrüllt. Und wer hier nichts mehr zu tun hat, der verschwindet sofort. Und er hat mich angeguckt und sagte, und sofort nach Hause. Und das tat mir eigentlich ganz gut, weil ich bin dann gegangen. Mhm. In der Situation war ich so froh, da weg zu dürfen. Der hat mir die Erlaubnis erteilt, wegzugehen. So habe ich das empfunden. Mhm. Aber mein Gott, man geht ja nach Hause und hat so ein Bild vor Augen. Ja. Das war leider ein Trugschluss. Ich dachte, damit kann ich einfach umgehen und gehe nach Hause und okay, ich lege mich dann hin. Ja, weil ich habe dann noch gesehen, dass die den sehr, sehr schnell auch in den Rettungswagen verbracht haben. Sag mal, ich möchte dich so mal fragen, du hast gesehen, dass der ganze Bauch aufgeschlitzt war. Also die Kleidung war auch aufgeschnitten und die Bauchdecke. Und die Bauchdecke war auch aufgeschnitten. Ja. Sodass du die Innereien sehen konntest. Ja, die lagen neben ihm. Mein Gott. Ja. Das war Samstag vor einer Woche. Ja. Und das lässt sich nicht los. Nein, nicht wirklich. Also ich habe das Problem, dass ich kaum mit jemandem reden kann. Wie kommt das? Eine kurze Zeit davor hat meine Freundin halt Schluss gemacht. Wir waren 8 Jahre zusammen. Freunde? Guten Freund. Ich habe das Problem, dass ich in der Kindheit ebenfalls ein ziemlich schweres, traumatisches Erlebnis hatte und seitdem relativ menschenscheu bin. Ich kann keine Freundschaften pflegen. Was war denn das in der Kindheit? Du brauchst ja nicht alles zu erzählen, nur so vielleicht ein paar Sätze. Es waren zwei homosexuelle Männer, die mich reingelegt haben. Ich war mit 13 einfach... Was? Ich hab's nicht verstanden, Mike. Ich war 13 Jahre alt und ich bin von zwei homosexuellen Männern reingelegt worden, die mich dann in der Wohnung unter Waffengewalt sehr brutal missbraucht haben. Das Schlimmste daran war damals, dass die Polizei halt wusste, wer er ist und er ein Diskothekenbesitzer ist. Und ein ehrenwerter Mann, und wenn ich nochmal solche Räuberpistolen erzählen würde, dann würden die mich einsperren. Seitdem habe ich nicht mehr drüber geredet. Das habe ich die ganze Zeit mit mir rumgetragen. Jetzt bin ich in der Prüfungsphase, weil ich gerade eine Umschulung gemacht habe. Ja. Und hab dann in diesem Prüfungsstress kamen die Bilder wieder hoch, was mir damals passiert ist. Und dann habe ich mit meiner Freundin, bin ich nicht mehr richtig zurechtgekommen, weil ich war dann einfach ekelhaft. Ich konnte nicht mehr richtig reden. Ich habe ihr nicht zugehört. Ich habe sie nicht mehr in den Arm genommen. Ich habe ihr keinen Kuss mehr geben können, weil ich einfach diese Bilder hatte. Und ich habe gedacht, ich rette das Ganze einfach bis zur Prüfung und kann das danach irgendwie wieder in Ordnung bringen. Und 2 Tage vor der Prüfung hat sie dann Schluss gemacht. Da war alles vorbei. Ich weiß nicht, ich habe... Hast du die Prüfung bestanden? Ja, ich habe die Prüfung bestanden, aber frag mich nicht wie. Und ich dann kam bald schon dieses Schreckliche, was du gerade erzählt hast. Ja. Mhm. Die Polizei hat dich dann am Abend da so weggeschickt. Aber ich vermute mal, die haben doch dann nochmal mit dir gesprochen. Ja, zwei Polizeibeamtinnen, die haben mich dann besucht, also die sind zu mir gekommen, die haben halt meine Daten gehabt, haben das wohl bei den anderen Kollegen erfragt und haben dann bei mir angeklingelt, kamen rein und haben dann sofort entschieden, dass der Notfalldienst zu mir kommen muss. Und dann kam eine Frau und ein Mann und haben sich dann halt noch sehr, sehr lange mit mir unterhalten. Die sind irgendwann morgens um 3:30 erst gegangen. Sind die denn dann in den nächsten Tagen nochmal wiedergekommen? Oder nein. Nein, das war nur so eine Erstversorgung. Ja, die sind nicht mehr wiedergekommen, weil ich dann darauf den Tag bin ich halt am Sonntag bin ich zur Polizei gegangen. Weil ich habe den Wunsch, seitdem den Wunsch mit der Polizeibeamtin sprechen zu können, die dorthin gelaufen ist, die ich dorthin geholt habe. Ich habe noch nie ein so hilfloses Gesicht gesehen. Und wir waren beide dort gestanden, waren absolut hilflos. Und ich wollte dann einfach mit der Polizei oder bei der Polizei fragen, ob ich mit dieser Frau sprechen darf. Geht das? Ja, die Frau hat mich mittlerweile angerufen und ich bin so heilfroh, dass sie jetzt Donnerstag dann Zeit für mich hat und wir können dann mal einmal darüber sprechen. Das ist sehr nett, gerne. Finde ich. Ja, ich finde das klasse, weil ich möchte sehen, ob es ihr gut geht. Aber Mike, da ist ja eine ganze Menge bei dir passiert. Einmal, oder ist es eine ganze Menge in Aufruhr in dir? Ja. Wenn du hast das andere von damals gerade angedeutet und dann jetzt dieses wahnsinnige Schockerlebnis auch noch, was natürlich alles aufwühlt, da hast du völlig recht. Ja. Das ist natürlich wirklich jetzt ein richtiger Fall für einen Therapeuten, ne? Ja, ich war, gesagt, den Sonntag bei der Polizei und die haben gesehen, also ich habe den Wunsch geäußert. Und dann habe ich so gebibbert, dass ich fast umgefallen bin. Und der hat sofort den Rettungsdienst verständigt. Die haben mich dann hier in eine psychiatrische Klinik gebracht. Du kannst dir mit Sicherheit vorstellen, dass ich seit dem Erlebnis damals nicht mehr die Möglichkeit habe, außerhalb zu schlafen. Und ich habe nicht das Vertrauen in Menschen. Und habe da eine unheimliche Angst und habe dann halt gesagt, dass ich gehe. Aber ich musste denen versprechen, dass ich zur Traumaambulanz gehe. Hast du es gemacht schon? Ja. Das ist doch auch ein guter Schritt. Ja, ich kann auch nicht mehr anders. Das heißt, du musst eigentlich jetzt, so wie ich das einschätze, du musst in eine permanente Therapie, also dass du zumindest ein- oder zweimal die Woche irgendwo hingehst. Ja, also ich habe... Dazu bist du auch bereit, das zu machen. Ja, unbedingt. Ich kann nicht mehr anders, weil ich möchte endlich leben. Du hast diese Sache, die da mit 13 passiert ist, all die Jahre verschwiegen. Ja. Niemand wusste davon. Mir hat niemand geglaubt, dem ich es erzählt habe. Wem hast du es denn erzählt? Meinen Eltern, der Polizei. Du hast es damals der Polizei erzählt? Ja, ich bin sofort von denen, wo das passiert ist, dann zur Polizei gegangen und habe dem Polizeibeamten gesagt, was mir passiert ist. Da warst du 13 Jahre alt? Ja. Und die haben es dir nicht geglaubt? Nein. Was haben die denn gesagt? Dass dieser Mensch, ich möchte den Namen jetzt nicht sagen, weil das ist, glaube ich, etwas... Aber dieser Mensch ist halt ein Diskothekenbesitzer und sehr bekannt und das ist ein ehrenwerter Mann. Und wenn ich solche Räuberpistole noch einmal erzähle, dann sperrt er mich ein. Das hat die Polizei gesagt? Der Polizeibeamte hat mir das gesagt. Ich könnte heute noch sein Gesicht aufmalen. So ist mir das in die Seele gebrannt. Aber deine Mutter muss doch gesehen haben, dass sich ihr Kind extrem verändert hat danach und dass das Kind unter Schock stand. Die hat ja auch nicht geglaubt? Nein, die haben mir nicht geglaubt. Die haben gemerkt, dass was ist. Dass ich verhaltensauffällig geworden bin, dass ich mich zurückgezogen habe und haben mich dann zur Arbeiterwohlfahrt geschickt. Und da habe ich mich das letzte Mal getraut, einem Menschen anzuvertrauen, was passiert ist. Und was ist daraus geworden? Die Frau war eine Katastrophe. Die hat mir gar nichts geglaubt. Die hat mich, in einer Art und Weise behandelt. Das hat mir so wehgetan, dass ich in dem Moment beschlossen habe, dass ich für mich alleine bleibe und Du hast sowas Schlimmes erlebt und hast dreimal so ein Pech gehabt, dass du so gegen den Kopf gestoßen wurdest, man dir nicht geglaubt hat. Ja. Was für ein schreckliches Zusammenspiel, dass das nur dann dreimal passiert ist. Das Schlimme ist, dass ich jetzt im Moment einfach so unglaublich drunter leide, weil ich habe deswegen die Liebe meines Lebens verloren. Ich liebe diese Frau mehr als alles andere auf dieser Welt. Mike, es ist gleich vorbei. Meine Sendung ist gleich vorbei. Ja. Wir werden dich sofort nochmal anrufen. Ich bitte dich aufzulegen. Du bist ja schon in ganz guten Händen, aber ich möchte, dass wir dich auch nochmal ein bisschen nachsorgen hier und dass wir uns ein bisschen um dich kümmern noch. Okay. Das heißt, du legst auf und wir melden uns gleich. Alles klar, danke. Gut, Mike, alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Danke, tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik war Stefan Waltershagen. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dann. Tschüss.